Alle Juden sind mir gleich. Ich mach Skinheads und Dessa. Drogen klatschen ist doch klar. Ich mach Fußball auf dem Rasen, die es ist. Wenn sie gasen, all das mag ich. Und ganz toll, NSD, NSD, NSDAP, hey, NSD.